vor den Toren von Neuss im Schilf am Rhein. Da soll einst ein Drache gewesen sein. Groß wie ein Turm mit schuppigem Kleid, sein Atem wie Feuer, sein Blick voll Streit. Wenn der Lindwurm, so hieß er, erwachte bei Nacht und Wind, zitterten Häuser, Frau, Mann und Kind. Hört ihr ihn? Seht ihr ihn? Voll laut! Er brüllte so laut, dass die Erde erbebt und rief nach dem, was er am liebsten lebt. Gebt mir zu essen, gebt mir mehr, sonst komm ich zur Stadt, dann leidet ihr sehr. Die Menschen erschraken, der Mut war klein, doch Neuss hielt zusammen, keiner blieb allein. Da sprach ein schlauer Bursche, hört mir mal zu, nicht Kraft, sondern Köpfchen bringt uns nun Ruhe. Ja, Köpfchen genau, das wird eine Schau. Hey, Lindwurm von Neuss, hör gut her, wir sind schlau wie du und mutig noch mehr. Hey, Lindwurm von Neuss, vorbei ist deine Herrschaftszeit. Neuss hält zusammen, zum Widerstand bereit. Hey, Lindwurm von Neuss, bist du auch ein gewaltiger Drache? Am Ende sind wir jene, die lachen. Gefüllt mit gutem Wein, dann viele Fässer mehr. Ein Geschenk riefen sie in der Nacht. Der Lindwurm Drache lachte, hat nicht nachgedacht. Er trank und trank, Schluck um Schluck die Fässer leer. Betrunken fiel er dann ins Meer. Vergaß doch glatt, wie schwimmen ging. Sank in die Tiefe, verlor den Sinn. Gluck, gluck, gluck, so viel Wein darf nicht sein. Nun liegst du tot am Boden des Rhein. So wurde es still, kein Feuer mehr, kein Schrei. Der Lindwurm war besiegt und frei die Stadt dabei. Seitdem erzählt man sich groß und klein. Mut und klug kann man auch gemeinsam sein. Hey, Lindwurm von Neuss, hör gut her, wir sind schlau wie du und mutig noch mehr. Mehr da.